Hörbilder. You know, we had nobody in Innsbruck at the time, and we knew the Brenner Pass was near, and this is why we obviously were interested in Innsbruck. 910, adjusting 15 to 25. Ich habe mich nie vollkommen als Deutscher gefühlt, sondern als Österreicher eher nicht. Die Operation Greenup war sicher eine der spektakulärsten und erfolgreichsten Einsätze der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg, was Geheimdienste betrifft. Operation Greenup. Anatomie einer Geheimdienstaktion. Von Günter Keindelsdorfer. Hey, 26. Februar 1945, 1 Uhr früh. Drei Männer hocken im Frachtraum eines B-24-Bombers der US Air Force und warten auf das Zeichen zum Fallschirmabsprung. Unter ihnen erstrecken sich die schneebedeckten Grate und Schrunde des Sulztaler Ferners, eines der mächtigsten Gletscher der Stubaier Alpen. Wir waren da in der Öffnung, wo normalerweise die Maschinengewehren unten waren, die wurden weggenommen und da war eine Öffnung zum Rausspringen. Ja. Und die Füße waren natürlich sehr kalt, obwohl wir Arktik-Schuhe anhatten. Lieutenant Fred Meyer, deutsch-jüdischer Emigrant aus Freiburg im Breisgau, war von seinen Vorgesetzten zum Kommandanten der Operation Greenup ernannt worden. Ein brisanter Auftrag. Fred Meyer und seine beiden Mitkämpfer sollten für den US-amerikanischen Kriegsgeheimdienst OSS eine geheime Funkstation in der Nähe von Innsbruck einrichten. Von dort aus, so der Plan, hatten die Kundschafter dann Informationen über deutsche Truppen und Waffentransporte über den Brenner an die Alliierten zu übermitteln. Eine hochriskante Operation, zu der sich Fred Meyer da gemeldet hat. Im Grunde ein Himmelfahrtskommando. Zumindest war der Kommandant der Operation Greenup ein erfahrener Fallschirmspringer. Die Radiogeräte habe ich um meine Beine gebunden gehabt und habe sie runtergelassen, ehe ich gelandet bin, aber am Seil, dass sie nicht verloren gegangen sind. Fred Meyer war ein junger jüdischer Flüchtling, der 1938 aus Freiburg mit seiner Familie von den Nationalsozialisten vertrieben worden ist. Peter Birker, Zeithistoriker. Und sich in New York, in seiner neuen Heimat Brooklyn, sofort nach Kriegsbeginn zur amerikanischen Armee gemeldet hat, um aktiv an der Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa sich zu beteiligen. Zum Funker der Gruppe hatten die OSS-Stäbe im süditalienischen Bari den Niederländer Hans Weinberg bestimmt, wie die anderen Agenten ein junger Mann von Anfang 20. Hans Weinberg stammte aus einer jüdischen Familie in der Nähe von Amsterdam und er wurde 1939 von seinen Eltern voraus nach Amerika geschickt, um sozusagen der nationalsozialistischen Okkupation Hollands zu entgehen. Auch er hat sich sofort nach Kriegsbeginn zur amerikanischen Armee gemeldet. Er war ein hochintelligenter Mann, er war ein sehr guter Mathematiker und als solcher prädestiniert dafür, als Funker eingesetzt zu werden. Franz Weber, der dritte Mann des Agententeams, war ein Einheimischer, ein Wehrmachtsdeserteur aus der Nähe von Innsbruck, der sich in Tirol bestens auskannte. Franz Weber stammte eigentlich aus einem tief religiösen katholischen Milieu, war also von den Einstellungen her nicht unbedingt dem Nationalsozialismus affin. Mein Vater kam an sich aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Er hat eine bescheidene Kindheit gehabt. Bernhard Weber, Sohn des Widerstandskämpfers Franz Weber. Aber, das glaube ich, kann man sagen, waren es fleißige Leute. Sein Vater beispielsweise, der die Landwirtschaft geführt hat, hat nebenbei noch die Buchhaltung der örtlichen Raiffeisenkasse geführt. Und ich weiß noch gut, wie mein Vater erzählt hat, wenn er das gemacht hat, konnten die Kinder in die Stube nicht hinein. Das war verbönt. Franz Weber stammte aus einer Kleinbauernfamilie in Oberperfus bei Innsbruck. Er hatte 7 Geschwister, 5 Schwestern und 2 Brüder. Seine Gegnerschaft zum Nationalsozialismus war durch seine Erfahrungen an der Ostfront und auf dem Balkan immer bedingungsloser geworden. Zu diesen Erfahrungen gehörte vor allem ein Besuch des Ghettos in Warschau, wo er Augenzeuge der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung wurde und dann vor allem während seines Einsatzes als Besatzungssoldat in Kroatien, wo er direkt gesehen hat, wie die deutsche Wehrmacht gegen die Zivilbevölkerung vorgeht, welche Massaker angerichtet werden, wie die Dörfer zerstört werden. Und das hat Franz Weber letztlich zu einer Veränderung gebracht, die dazu geführt hat, dass er desertiert ist in Italien und sich dann den Amerikanern zur Verfügung gestellt hat, um ebenfalls einen Beitrag zu leisten im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Ich war längst überzeugt, dass es ein Unglück ist, wenn Deutschland diesen Krieg gewinnen würde. Und habe mir eigentlich vorgestellt, man kann nicht für diesen Staat bis zum Schluss kämpfen und nachher behaupten, ich war ohnehin dagegen, so etwa in der Art. Weber was certainly motivated, he was anxious to get back. Dino Löwenstein, OSS-Offizier und Initiator der Operation Green Up. He was anxious to help, he was an idealist who wanted to help. And I guess he was duly impressed with Freddy and Hans as partners. Und so sitzt Franz Weber in einer eiskalten Februarnacht des Jahres 1945 im Laderaum eines US-amerikanischen Liberator-Bombers und wartet mit seinen Kampfgefährten darauf, dass er endlich über den Stubaier Alpen abspringen darf. Ich habe nicht einmal eine Fallschirmspringerausbildung gehabt, sondern ich bin das erste Mal in meinem Leben aus einem Flugzeug herausgesprungen, bereits im Einsatz. Und das um 1 Uhr in der Nacht, über einem Gletscher, und zwar über dem Sulztaler Ferner. Ist aber tadellos gegangen. Wir sind gut unten angekommen, außer dass wir ein paar Ski verloren haben. Die haben wir einfach nicht mehr gefunden. Sind wir glücklich dort angekommen. Ja, die Situation unmittelbar nach der Landung war durchaus schwierig. Es war finster. Es war unklar, wo sich die einzelnen Agenten befanden, denn sie waren sozusagen nicht zugleich abgesprungen, sondern in Abständen zueinander. Und dann war auch sozusagen die Ausrüstung abgeworfen worden. Und die erste große Herausforderung war, dass sich die Agenten finden. Und das sind dann vor allem die Ausrüstungsgegenstände, die für die Durchführung der Operation Greenup ja zentral gewesen sind, auffinden. Und das hat mehrere Stunden gedauert. Und man kann sich das so vorstellen, dass die Agenten im tiefen Schnee, es war Meter hoher Schnee, über den Gletscher gerobbt sind, bis sie sich gefunden haben und bis sie alle Ausrüstungsgegenstände beieinander hatten. Und dann sind wir auch die erste Nacht in der Amberger Hütte übernachtet. Ein bisschen runter vom Gletscher war die Amberger Hütte vom österreichischen Skiverband. Und dort sind wir für 2 Tage geblieben. Zunächst mussten die 3 Agenten vom Gletscher in das Tal absteigen. Das war enorm schwierig, weil eben so viel Schnee lag und es dauerte viele Stunden, bis sie die Arnberger Hütte erreichten, eine Schutzhütte, die sie aufbrachen, wo sie die ersten 2 Tage verbrachten, um sich zu erholen und um die Ausrüstungsgegenstände, die noch höher am Gletscher lagen, zu bergen und in das Tal herunterzubringen. Die amerikanischen Agenten hatten den Auftrag, sich von ihrem Absprungort aus etwa 80 Kilometer bis nach Oberperfus bei Innsbruck durchzuschlagen, den Heimatort Franz Webers. Von dort aus sollten sie den Eisenbahnverkehr in Richtung Brenner beobachten und Informationen über die von den Nazis angeblich geplante Alpenfestung einholen. Sie haben sich gegenüber Einheimischen als Wehrmachtssoldaten ausgegeben, die den Anschluss an ihre Einheit verloren haben und zurück nach Innsbruck oder Salzburg zu ihren Stammeinheiten wollten. Und so wurden sie durchaus von Einheimischen sozusagen weitergeleitet. Sie haben den Weg ins Ötztal mit einem Schlitten zurückgelegt, den sie sich ausgeborgt haben und sind dann von einem Lastwagen mitgenommen worden bis zum nächsten Bahnhof. Dort sind sie eingestiegen, haben gefälschte Fahrkarten und Ausweise mitgehabt und mit diesen Dokumenten ist es ihnen dann gelungen, auch eine Kontrolle im Zug durch eine Wehrmachtsstreife zu überstehen und dann sind sie zu Fuß in die Nähe von Oberbeerfuß weitergegangen. Wir sind dann im Zug kontrolliert worden, aber mein Sollbuch hat gehalten. Es war natürlich nicht mein eigenes und nicht auf meinen Namen. Und ich bin dann glücklich dorthin gekommen, wo wir dann untergekommen sind. Das ist in meiner Heimat Oberbeerfuß gewesen, nicht? Also bei Innsbruck. Wir stehen jetzt am Ortsrand von Oberbeerfuß, hinter einem Bauernhaus. Alois Abentung, Enkel des langjährigen christlichsozialen Bürgermeisters von Oberbeerfuß, eines überzeugten Gegners der Nationalsozialisten. Und wenn ich da Richtung Norden schaue, zum Wald, nachher kann ich mir das vorstellen, wie die drei Agenten da zumals, die sind da 150 Meter von mir entfernt, beim Waldweg, sind sie auf die Wiesen gekommen und sind nachher eigentlich fast direkt zu unserem Bauernhof kommen und da haben sie halt an die Tür geklopft nachher. Und mein Großvater ist wahrscheinlich zuerst auch nicht ganz erfreut gewesen, aber er hat ihnen nachher aufgrund, weil er den Weber Franz gut gekannt hat und eigentlich ein Kollege war, hat er ihnen nachher Unterschlupf geboten. Alois Abentung, ein Schwarzer, wie er im Buche stand, hatte auch deshalb keine Freude mit dem brisanten Besuch, weil er selbst im Visier der Gestapo stand. Abentung war im Jahr zuvor von einem Sondergericht in Innsbruck wegen Unterstützung einer katholischen Widerstandsgruppe zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt worden, die man allerdings auf Bewährung ausgesetzt hatte. Oberbeerfuß war an sich ein tief katholisches Dorf, sehr stark politisch, christlich, sozial geprägt. Es gab dort auch sehr viele Anhänger der Monarchie, also ein soziales Milieu, das eigentlich mit dem Nationalsozialismus wenig am Hut hatte. Der Historiker Peter Pirker verweist darauf, dass der politische Katholizismus in Oberbeerfuß eine unangefochtene Bastion hatte. Noch bei den Nationalratswahlen 1927 hatte die christlich-soziale Partei im Ort 99% der Stimmen errungen. Es gab im Dorf zwar Nationalsozialisten, die waren aber in die soziale Dorfstruktur wenig eingebunden. Das war mal sozusagen eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Franz Weber darauf hoffen konnte, im Dorf nicht nur bei seiner Familie, sondern auch bei anderen Bekannten Unterstützung zu finden. Und so geschah's. Alois Abentung, der frühere Bürgermeister, unterstützte die drei US-Agenten, obwohl er damit nicht nur sein eigenes Leben riskierte, wie er wusste, sondern auch das seiner Familie. Den Funker der Gruppe, Hans Weinberg, brachte er bei Nachbarn unter, beim Ehepaar Alois und Josephine Schatz, die Weinberg auf dem Dachboden ihres Hauses versteckten. Der Niederländer richtete dort unverzüglich eine Funkstation ein. Die beiden anderen Agenten, Franz Weber und Fred Meyer, quartierte Abentung bei Johann und Maria Hörtnagel in der Silbergasse im Ortszentrum ein. Später fanden die beiden Agenten dann Obdach im leerstehenden Dachgeschoss des Gasthauses Krone. Bis heute das größte Hotel in Oberbeerfuß. Wir stehen jetzt mitten im historischen Dorfkern von Oberbeerfuß, neben dem Gasthaus Krone. Matthias Breit, Kulturaktivist und Leiter des Gemeindemuseums Absam. Und dieses Gasthaus Krone war nach der Ankunft dieser drei Agenten für die Einquartierung, aber auch für die Vermittlung weiterer Kontakte, gerade für Fred Meyer, zur Informationsbeschaffung von allergrößter Bedeutung. Oberperfus heute. Das ist eine typische Ortschaft im Speckgürtel von Innsbruck. Eine barocke Pfarrkirche und geraniengeschmückte Bauernhäuser, daneben Einfamilienhäuser im Stil der späten Wirtschaftswunderjahre und postmoderne Familiendomizile mit viel Glas und schicken Holzfassaden. Nach wie vor eines der Zentren des Orts, das Hotel Krone, in dem in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs sämtliche Fäden der Operation Greenup zusammengelaufen sind. Die Beziehung von Franz Weber zum Gasthaus Krone ging über seine spätere Frau, das war die Tochter der Wirtin, der Frau Anna Niederkircher. Und diese Frau hatte im Dorf eine große soziale Bedeutung aufgrund des Gasthauses, aufgrund auch eines Geschäftes und aufgrund der Tatsache, dass sie als Witwe, als Frau allein dieses Gasthaus geführt hat. Anna Niederkircher, die Wirtin des Hotels Krone, war in den 1930er und 1940er Jahren eine einflussreiche Persönlichkeit in Oberperfus. Eine überzeugte Nazi-Gegnerin. Wenn der Hitler den Krieg gewinnt, glaube ich nicht mehr an Gott, soll die Krone-Wirtin einmal zu Gästen gesagt haben. Anna Niederkircher war die Witwe von Anton Niederkircher und Anton Niederkircher war einer der Pioniere des Fremdenverkehrs in Tirol. Sie war eine sehr resolute, eine sehr für diese Zeit emanzipierte Frau, die im Dorf eine außergewöhnliche Machtstellung hatte. Sie hat nicht nur die Agenten in ihrem Hotel aufgenommen. Franz Weber hat sich über mehrere Wochen im Dachboden des Hotels versteckt. Sie hat auch dafür gesorgt, dass Nachfragen unterblieben, dass andere Familien im Dorf ihrem Beispiel gefolgt sind und den Agenten ebenfalls Unterschlupf gewährt haben, Verpflegung gewährt haben und dann auch Kurierdienste übernommen haben. Die einzigen, denen man im Dorf wirklich trauen konnte, waren die Frauen. Die waren stur wie Eisen. Mit diesen Worten brachte Fred Meyer, Chef der Operation Greenup, die Verhältnisse in Oberperfus auf den Punkt. Fred Meyer konnte im Hotel zur Krone sehr bald Kontakte aufbauen mit Arbeitern aus den Messerschmittwerken im nahegelegenen Kematen. Denn eine wesentliche Aufgabe der Operation Greenup war auch herauszufinden, ob die Waffenproduktion in der sogenannten Alpenfestung noch funktionierte. Fred Meyer hat dann in Innsbruck Kontakte zu Frechtern aufgenommen, Kontakte zu Menschen aufgenommen, die am Bahnhof gearbeitet haben. Und aus diesen Quellen, das waren Eisenbahner, das waren Spediteure, erfuhr Fred Meyer, wann Züge der Wehrmacht in den Bahnhöfen stationiert sind, wann diese Züge über den Brennerpass geschickt werden und was diese Züge geladen hatten. Er habe im Zuge seiner Mission, erinnerte sich Fred Meyer später, eine Menge Leute bestochen. I had some money they had given me and some gold coins. But the gold coins I used mostly for the farmers up in villages. Ich hatte ein bisschen Geld und ein paar Goldstücke. Aber die Goldstücke nutzte ich meistens für die Bauern in den Dörfern. And the farmer never trusted the German mark or anything like that. So the gold pieces came in very handy. Den Leuten in Europa ist es egal, von wo du kommst, solange du Gold dabei hast. Und die Tiroler Bauern haben den Deutschmarks nie getraut. Daher waren die Goldstücke sehr praktisch. Even though they were anti-Nazi, they still a farmer is a farmer and he likes to see his gold, you know. Obwohl sie anti-Nazi waren, ein Bauer ist ein Bauer und sieht eben gerne Gold. Mit Hilfe einer Schwester von Franz Weber gelang es Fred Meyer, sich eine deutsche Wehrmachtsuniform zu beschaffen, die ihn als Offizier auswies. Und er verkleidete sich mit dieser Uniform und begab sich in das Offizierscasino in Innsbruck, gab sich dort als deutscher Offizier aus und kam in Gespräch mit deutschen Offizieren, fragte sie bei Wein und Essen aus. Ja, Fred Meyer war ein sehr gewiefter junger Mann. Er hatte eine hohe praktische Intelligenz und er konnte sich auf den Straßen bewegen. Er war unerschrocken, er war schlau, und er konnte täuschen, wenn es darum ging, Nationalsozialisten, Wehrmachtsoffiziere und so weiter an der Nase herumzuführen. Während Franz Weber, der in seiner Tiroler Heimat jederzeit damit rechnen musste, erkannt zu werden, in Oberperfus untergetaucht war, und während der Funker Hans Weinberg von seinen Dachbodenverstecken im Dorf aus einen Funkspruch nach dem anderen an die OSS-Zentrale nach Bari schickte, bewegte sich der US-amerikanische Spion Fred Meyer in Innsbruck fast wie ein Fisch im Wasser. Sein geselliger Charakter kam ihm dabei zugute. You know how there you sit at the bar and you start talking and naja, man sitzt in einer Bar und beginnt sich zu unterhalten. Und wenn du jemanden findest, der mehr als normal spricht, dann ist das der Moment, um mit ihm gemeinsam eine Flasche zu leeren. When you find that somebody talks more than normal, that's when you corner them and that's when you empty the bottle. In der ersten Phase der Operation Green Up gab sich Fred Meyer in Innsbruck zur Tarnung als Wehrmachtsoffizier aus. Nach einiger Zeit hielt er es allerdings für angebracht, seine Identität zu wechseln. Fred Meyer war fortan ein französischer Elektriker namens Frédéric Mayer, ein Fremdarbeiter. Der Identitätswechsel sei ganz leicht gewesen, erinnerte er sich später. Die Russen waren schon in Wiener Neustadt und viele Fremdarbeiter von dort kamen nach Innsbruck und ich fand da die Öffnung hierfür, dass ich auch zum Arbeitsamt ging und sagte, ja, ich habe meine Papiere und alles verloren in Wiener Neustadt, ich brauche eine Stelle und neue Papiere. Da hat mir das Arbeitsamt neue Papiere ausgestellt und ich bin zu Messerschmitt gegangen und habe dort angefangen zu arbeiten. Ich habe aber nur herausgefunden, dass die Produktion auf Null war, weil keine Ersatzteile da waren. In ganz Innsbruck waren bloß 5 Jetflugzeuge, die nicht fliegen konnten, weil eben keine Ersatzteile da waren. Also Negatives war auch Gutes. Die Informationen, die Fred Meyer sammeln konnte, waren für die alliierten Planungsstäbe Goldes wert. Und diese Informationen flossen reichlich. Im Zuge der Operation Green Up konnte der Funker Hans Weinberg von Oberperfus aus nicht weniger als 46 Funksprüche an die OSS-Basis in Bari durchgeben. Eine stattliche Zahl. In den letzten Wochen des Krieges begann die Loyalität zum NS-Regime auch in Tirol mehr und mehr zu bröckeln, was die Operation Green Up Agenten ausnützten. Fred Meyer kam in Innsbruck in ein Milieu, das aus Menschen bestand, die sich begannen, vom Nationalsozialismus und vom NS-Regime abzuwenden. Das waren nicht nur ideologisch motivierte NS-Gegner, sondern das waren auch Leute, die versuchten, sich eine Brücke in die Zukunft zu bauen. Und Fred Meyer als ein Amerikaner symbolisierte sozusagen für sie diese Brücke in die Zukunft. So gelang es Fred Meyer auch mit Angehörigen der Schutzpolizei, mit Angehörigen der Kriminalpolizei zusammenzuarbeiten, die nun bereit waren, durch Informationsweitergabe sozusagen sich an dieser Operation Greenup zu beteiligen und damit zu zeigen, dass sie bereit waren, auch einen Beitrag zu leisten im Kampf gegen den Nationalsozialismus und sich, wenn man so will, auf die richtige Seite zu stellen. Während Fred Meyer in Innsbruck Kontakte bis in den Sicherheitsapparat hineinknüpfte, bewahrten die Menschen in Oberperfus, die von den Umtrieben der alliierten Spione wussten, strengstes Stillschweigen. Eine Schlüsselrolle kam dabei dem Dorfgeistlichen Rudolf Meyer zu. Pfarrer Meyer, ein im Ort hoch angesehener Nazi-Gegner, scheint in diskreten Gesprächen in manch einer Oberperfer Bauernstube auf die Dorfbevölkerung eingewirkt zu haben, die Agenten zu decken und nur mit ja niemanden über ihre Anwesenheit zu sprechen. Wir sind jetzt in Oberperfus neben der Pfarrkirche. Bereits vor dem Anschluss, vor 1938, war praktisch der politische Arm der Kirche, die christlich-soziale Partei, dominierend hier in Oberbeifuß. Es hat praktisch keine Opposition, Sozialdemokratie gegeben und die engen Verbindungen in den christlich-sozialen Kreisen, die engen familiären Bande sozusagen, waren dann auch die Grundlage dafür, dass in einer ganz anderen politischen Situation unter radikal geänderten NS-Bedingungen es dann möglich war, zwei jüdische Agenten und einen Deserteur hier in Oberbeifuß von der Außenwelt abgeschnitten unterzubringen und dann auch letztendlich in Kreise des Widerstandes in Tirol einzuschleusen. Ja, die Agenten haben während dieses doch relativ langen Aufenthalts in Oberbeifuß immer wieder ihre Verstecke gewechselt, sodass mehrere Familien direkt in die Unterbringung der Agenten involviert gewesen sind. Man kann sagen, dass 4 bis 5 Familien zentral sozusagen in die Organisation eingebunden gewesen sind. Wir müssen aber auch davon ausgehen, dass weit mehr Menschen in Oberbeifuß von der Anwesenheit dieser Agenten gewusst haben. Der entscheidende Faktor dafür, dass Oberbeifuß dicht gehalten hat und die Agenten geschützt hat, war nämlich die engen Verwandtschaftsverhältnisse im Dorf. Das lässt sich zum Beispiel daran ersehen, dass die wenigen NS-Funktionäre, die es im Dorf gab, auch mit den Familien verwandt gewesen sind, die die drei Agenten unterstützt haben. Das heißt, wenn die Nationalsozialisten im Dorf sozusagen diese Agenten verraten hätten, dann hätten sie auch ihre Familien mit ins Unglück gestürzt. Und das war sicher ein wesentlicher Faktor dafür, dass die Operation Greenup auch zu einem Zeitpunkt geschützt worden ist, als die Gestapo eine Razzia im Dorf durchgeführt hat. Am 18. April, 3 Wochen vor Kriegsende, schlug die geheime Staatspolizei Innsbruck noch einmal zu. Mitverantwortlich dafür ein Innsbrucker Gestapo-Spitzel namens Karl Niederwanger. Wie an vielen anderen Orten im Deutschen Reich und in Österreich auch, arbeitet die Gestapo sehr stark mit V-Männern, um Regimegegner auszuforschen und dann die Widerstandsgruppen aufzulösen. Peter Birker, Zeithistoriker. In Innsbruck gelang es der Gestapo, einen V-Mann in diese Zirkel von Regimegegnern einzuschleusen. Und dieser V-Mann war es dann auch, der Gestapo die Informationen übermittelte, dass in Innsbruck das Entstehen eines organisierten Widerstandes im Schwange war. Die Informationen, die dieser V-Mann der Gestapo übermittelte, führte zu einer Razzia in Innsbruck, die am 18. April begann und über mehrere Tage andauerte. Und während dieser Razzia nahm die Gestapo an die 100 Regimegegner in Innsbruck und Umgebung fest. So kam es auch, dass Fred Meyer am 20. April in der Wohnung von Margarete Kelderer verhaftet worden ist. Fred Meyer war zu dieser Zeit in einer Wohnung in der Innsbrucker Annichstraße untergetaucht. Dort lebten auch 2 Schwestern Franz Webers, die Ortskrankenkassenangestellte Eva Weber und die Universitätsmitarbeiterin Margarete Kelderer. Agent Fred Meyer erinnerte sich 2006 an die Umstände seiner Verhaftung durch SS und Gestapo. I tried to get out the window and I couldn't get the window open when Eva entered the door and ich versuchte, durch das Fenster zu flüchten, doch ich konnte es nicht öffnen. Eva hatte die Tür sehr, sehr zögerlich aufgemacht. Da wusste ich, dass etwas faul war. She hesitated. I knew something was wrong. I tried to go. Deshalb versuchte ich, aus dem Fenster zu klettern, doch das verdammte Ding war rostig und verschlossen. I threw the window and the damn thing was frozen shut. In letzter Sekunde konnte Fred Meyer noch eine Reihe belastender Papiere in den Ofen stopfen und seine Pistole unter die Couch schieben. Dann polterten auch schon die Gestapo-Beamten ins Zimmer. Sie sprachen ihn mit seinem französischen Decknamen Frédéric Maillère an. Er antwortete höflich mit Oui. Dann wurden ihm Handschellen angelegt. Soweit ich weiß, ist Fred in der Wohnung meiner Schwester verhaftet worden. Franz Weber, einer der Agenten der Operation Greenup. Die jüngere Schwester ist mit Fred verhaftet worden und die andere scheinbar nicht gleich. Und die hat noch Gelegenheit gehabt, die andere Schwester, die Aloysia, zu verständigen. Dank dieser Nachrichtenkette konnte man im 15 Kilometer entfernten Oberperfus Vorkehrungen treffen, die anderen beiden Agenten zu schützen. Fred Meyer wurde unterdessen in die Gestapo-Zentrale in der Innsbrucker Herrengasse gebracht. Fred Meyer wurde dort sofort einem eingehenden Verhör unterzogen. Fred Meyer hat sich als ein französischer Fremdarbeiter ausgegeben und jede Identität als amerikanischer Offizier abgestritten. Da war ich ja Franzose. Ich hatte einen Dolmetscher, der alles übersetzte, was die Deutschen fragten. Und das gab mir immer wieder extra Zeit, um zu antworten. Aber dann habe ich ja gesagt, ja, ich kann nicht mehr, den Mann kenne ich gar nicht. Also, dann ist wieder weitergegangen. Die Gestapo-Beamten haben dann sehr bald ganz massive Gewalt angewandt. Sie haben ihn ausgepeitscht, sie haben ihn einer Wasserfolter unterzogen und er wurde schließlich auf einem Gewehrkolben aufgehängt und mit dem Kopf nach unten über mehrere Stunden hängen gelassen, sodass sich sein ganzer Körper in einem unglaublich gequälten Zustand befand. Allerdings hat Fred Meyer diese Tortur 24 Stunden durchgehalten, ohne Informationen über den Aufenthaltsort des Funkers und die Identität von Franz Weber preiszugeben. Zuerst schmerzt es. Doch dann wird man so wütend, dass es einem egal ist. Je mehr sie mich schlugen, desto weniger gab ich preis. Als sie mir schließlich eine Pistole an den Kopf hielten, sagte ich, los, komm schon, schieß. Der Dreckskerl antwortete, nein, so einfach geht das nicht. Erst nach 24 Stunden fand die Gestapo den Aufenthaltsort der beiden anderen Agenten heraus, allerdings durch herkömmliche Ermittlungsarbeit und nicht, weil Fred Meyer die Namen ausgeplaudert hätte. Am 22. April 1945 um 6 Uhr früh, einem Sonntag, startete die Gestapo mit einer groß angelegten Razzia in Oberperfus. Eine ganze Reihe von Gestapo-Männern erschien frühmorgens im Dorf und begann, das Dorf Haus für Haus zu durchkämmen. Die Häuser und die Familien, die befragt wurden, haben zunächst jegliche Involvierung oder jegliches Wissen über die Anwesenheit der Agenten abgestritten. Erst als ein junger Bursche unter Schlägen der Gestapo zusammengebrochen ist und zugegeben hat, dass sich im Haus ein amerikanischer Funker befunden hat, kam es zu einer größeren Suchaktion in der Umgebung von Oberperfus. Zu dieser Suchaktion wurde Maria Hörtnagel, eine der Helferinnen von Fred Meyer, gezwungen, aber Maria Hörtnagel führte die Gestapo-Beamten in die Irre. Sie führte sie auf einen Berg, wo sich die Agenten gerade nicht versteckt hatten. Und diese Suche ging dann so zu Ende, dass die Gestapo-Beamten völlig erschöpft waren, als die Dunkelheit einbrach und eigentlich unverrichteter Dinge Oberperfus wieder verlassen mussten. In den allerletzten Kriegstagen nahm die Operation Greenup noch einmal eine unerwartete Wendung. Im Zentrum stand einmal mehr Fred Meyer. Die Tiroler NS-Gewaltigen wollten angesichts der herannahenden US-Truppen mit ihm ins Geschäft kommen. Ich wurde schwer verhört. Aber da war der Kreisleiter einmal dabei, ein Dr. Prems. Und er sagte, ja, lass den Mann runter, er ist ohnmächtig. Ich war zwar nicht ohnmächtig, denn einer der SS-Leute wollte meine Instep zertreten. Ja. Und dann habe ich den Fuß weggezogen. Aber trotzdem, ist dann nichts weiter passiert an dem Tag. Der Dr. Prims ist dann zum Gauleiter, mit dem er gut befreundet war, gegangen und gesagt, ja, den Fred Meyer könnten wir eventuell brauchen. In diesen letzten Kriegstagen stellte sich für den Gauleiter von Tirol und Vorarlberg, Franz Hofer, auch die Frage, wie er sich verhalten soll. Franz Hofer war in einem strategischen Dilemma. Einerseits war er als fanatischer Nationalsozialist natürlich an den Eid gegenüber Adolf Hitler gebunden und er hatte auch diese Idee der Alpenfestung an Hitler herangetragen, nämlich einer letzten sozusagen Bastion des NS-Regimes in Tirol. Aber das hat sich in den letzten Apriltagen als eine Chimäre herausgestellt, weil schlicht und einfach keine Truppen mehr da gewesen sind, um diese Festung zu verteidigen. Franz Hofer suchte nach einem Ausweg und in dieser Situation hat sich Fred Meyer angeboten, eine Brücke in die Zukunft zu bauen. Franz Hofer ließ Fred Meyer aus der Gestapohaft zu sich bringen und begann mit ihm auszuloten, wie eine für ihn persönlich günstige Möglichkeit aussehen könnte, einer Nachkriegsverfolgung durch die Amerikaner zu entgehen. Fred Meyer wurde direkt aus den Folterkellern der Gestapo auf den sogenannten Lachhof gebracht, den Landsitz des Gauleiters etwas außerhalb Innsbrucks. Dort sollte er mit Franz Hofer sowie dem NS-Kreisleiter Max Prims zum Mittag speisen. Die haben dann gedacht, naja, eventuell kann der uns helfen mit einer Verhandlung mit den Amerikanern, die früher oder später reinkommen. Und die haben mich eingeladen und haben mir Essen vorgetragen, das ich leider nicht essen konnte, weil mein Gesicht noch ganz geschwollen war. Aber ein Glas Wein habe ich getrunken, nachdem der Dr. Prims es erst versuchte, um mir zu zeigen, dass es nicht vergiftet war. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs kam es zu mehreren Treffen zwischen Gauleiter Hofer und dem Kommandanten der Operation Greenup, Fred Meyer. Ich habe dem gesagt, das Ende ist nah und ihr wollt doch Innsbruck nicht zerstören. Aber sein Befehl war, bis auf den letzten Mann zu verteidigen. Am nächsten Tag war ich im Büro vom Gauleiter und ist er gekommen, um eine Radioansprache zu halten. Also ich habe dann noch einmal gesagt, also überlegen Sie sich, ich werde Sie als Kriegsgefangener behandeln, aber lassen Sie die Stadt nicht zerstören. Und das hat er dann auch getan. Er hat Befehle gegeben, dass alle Truppen die Waffen niederlegen sollen. In der Zwischenzeit haben sich in Innsbruck Widerstandsgruppen gebildet, die vom späteren Landeshauptmann Karl Gruber geleitet wurden. Und diese Widerstandsgruppen haben in den ersten Maitagen in Innsbruck sehr wichtige Aktionen durchgeführt. Sie haben zum Beispiel Kasernen besetzt und den Wehrmachtskommandanten von Innsbruck, General Böheim, festgenommen. Das Problem war nur, dass die Amerikaner natürlich eine formelle Übergabe, einen formellen Waffenstillstand erreichen wollten und das konnten die Widerstandskämpfer nicht garantieren. Deshalb war es in dieser Situation enorm wichtig, dass Fred Meyer anwesend gewesen ist, denn er war es dann, der zu den amerikanischen Truppen, die sich bereits in Ziel befanden, vordringen konnte und amerikanische Offiziere zu Franz Hofer auf den Lachhof bringen konnte. Bei diesen Gesprächen mit den amerikanischen Offizieren erklärte sich Hofer bereit, dafür zu sorgen, dass die letzten Verteidigungsstellungen vor Innsbruck, die ja immer noch auf die amerikanischen Truppen schossen, das Feuer einstellen. Diese letzten Kämpfe fanden ungefähr um 7 Uhr am Abend des 3. Mai statt und erst unmittelbar nachdem diese Abwehrkämpfe eingestellt worden sind, konnten die amerikanischen Truppen ohne Gegenwehr in Innsbruck einfahren. Fred Meyer und die Männer und Frauen des Tiroler Widerstands hatten es geschafft. Innsbruck wurde ohne Zerstörungen von Truppen der 103. US-Infanteriedivision befreit. Aber es waren natürlich nicht die US-amerikanischen Agenten und die bewaffneten Widerstandskämpfer in Innsbruck allein, die für diesen Erfolg verantwortlich waren. Das entscheidende Rückgrat der Operation Greenup in Oberbärfuß bildeten Frauen. Das waren die Schwestern von Franz Weber, das war Anna Niederkircher, das war die Tochter von Anna Niederkircher, Anni Niederkircher. Und das waren dann auch in Innsbruck Frauen, die bei der Informationsübermittlung als Kurierinnen tätig gewesen sind. Also man kann sagen, dass die Operation Greenup ohne den mutigen Einsatz dieser Frauen nicht möglich gewesen wäre. Mit der Befreiung Innsbrucks war die Operation Greenup für die drei US-amerikanischen Agenten beendet. Wie ging es ihnen dann weiter? Fred Meyer, der Kommandant, verließ Innsbruck Mitte Mai 1945. In Salzburg erholte er sich von den Verletzungen der Folter. Im November 1945 verließ der gelernte Automechaniker dann Europa. Fred Meyer ist in die USA zurückgekehrt, aus der Armee ausgeschieden und hat dann wieder als Mechaniker bei General Motors gearbeitet. Später wurde er dann ein Techniker des amerikanischen Regierungssenders Voice of America und war weltweit für diesen Sender im Einsatz. Fred Meyer wurde von der US Army für seine Leistungen bei der Operation Greenup hoch dekoriert. Unter anderem erhielt er den Purple Heart und den Legion of Merit, zwei der höchsten Orden der amerikanischen Streitkräfte. Hans Weinberg musste unmittelbar nach der Befreiung erfahren, dass seine Familie von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert worden ist und dort umgebracht wurde. Hans Weinberg ist ebenfalls nach Amerika zurückgekehrt, hat Chemie studiert und wurde zu einem der bekanntesten Chemieprofessoren in Europa, als er dann in Groningen eine Professur erhalten hat. Der Wehrmachtsdeserteur Franz Weber, österreichisches Mitglied des Agententrios, machte nach dem Krieg eine beachtliche Karriere in der Politik. Zunächst engagierte er sich im Tiroler Bauernbund, wo er sich vor allem für die Rechte von Knechten und Mägden einsetzte. 1949 zog er dann als Abgeordneter in den Tiroler Landtag ein, ehe er in den 50er und frühen 60er Jahren Bundes- und Nationalratsabgeordneter der Österreichischen Volkspartei in Wien wurde. Ich glaube schon, dass mein Vater in den 28 Jahren gerne Politiker war. Durch seine berufliche Nähe zur Landwirtschaft natürlich logischerweise wo? In der ÖVP. Bernhard Weber, Sohn des Operation Greenup-Agenten Franz Weber. Er konnte so natürlich auch vielen Menschen Gutes tun. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, er war ein gestandener Schwarzer. Die Loyalität zu seiner eigenen Partei ist ihm allerdings manchmal, glaube ich, nicht ganz leicht gefallen. Und ich kann mich noch an ein Zitat erinnern, wo er gesagt hat, manchmal hatte mir mit den Roten, also mit der SPÖ, leichter getan. Er war auch an sich ein guter Redner, er hat also eine sonore Stimme gehabt. Und die Leute, glaube ich, haben ihn bei den Versammlungen, die er zu Hunderten geführt hat, im ganzen Land Tirol auch zugehört. Sein Vater sei ein wahrer Humanist gewesen, findet Bernhard Weber, und zudem in seinen Augen ein vorbildlicher Katholik. Ich habe meinen Vater in guter Erinnerung. Er war ein ruhiger, geduldiger, verständnisvoller und vor allem bescheidener Mensch. Er war kein Mensch der lauten Worte, was ja für einen Politiker eher untypisch war. Und ich würde mir das heute bei so manchen anderen Politiker wünschen. Wenn es aber um eine wesentliche Entscheidung gegangen ist, dann hat er sehr lange darüber nachgedacht. Er hat auch mir gesagt, Bruder, wenn es um was geht, muss er mal eine Nacht drüber schlafen. Und er hat seine Worte wohl überlegt und er wurde in der Familie ja Franzl genannt. Franzls Meinung war schon gefragt. Die drei Agenten der Operation Greenup blieben zeitlebens in freundschaftlicher Verbindung zueinander. Ja, der Kontakt nach dem Krieg zwischen Hans Weinberg, Fred Meyer und meinem Vater war natürlich gegeben. Vor allem mit Fred Meyer, aber auch mit Hans Weinberg. Fred Meyer war ja nach dem Krieg in vielen entlegenen Orten auf der Welt beruflich tätig, zum Beispiel in Tanga, Bangkok, Liberia. Und unsere Eltern haben ihn und seine Familie an allen diesen Orten besucht, zum Beispiel schon 1956 in Tanga. Der intensivste Kontakt zu meinen Eltern und nach Oberbaufuss war natürlich von Fred Meyer in der Zeit, als er in München stationiert war. Er ist oft nach Oberbaufuss gekommen und hat unsere Großmutter, also die Wirtin vom Hotel Krone, auch wie sie eine eigene Mutter verehrt. Das hat er auch wörtlich gesagt. Auch seine Tochter Claudette, die noch in Amerika lebt, sagt heute noch, dass mein Bruder und ich für sie fast wie Brüder und Cousins sind. Natürlich hat er auch immer wieder Kontakt zu Hans Wimper gegeben. Ich kann also zusammenfassend vielleicht sagen, dass es zwischen diesen dreien eine Freundschaft fürs Leben war. Franz Weber, der prominente ÖVP-Politiker, hat über seine Verdienste um die Befreiung der Heimat vom NS-Terror nach dem Krieg wenig gesprochen. Ihm war klar, mit dem Bekenntnis, Wehrmachtsdeserteur und Widerstandskämpfer gewesen zu sein, hätte man in der Nachkriegszeit in Österreich keine Karriere machen können. In Oberbeerfuß hat sich die Meinung über die Operation Greenup bald nach Kriegsende stark verändert, und zwar mit der Rückkehr der Wehrmachtssoldaten aus der Kriegsgefangenschaft. Peter Pirker, Historiker. Franz Weber wurde nicht als Held des Widerstands angesehen, sondern eher als einer, der seinen Soldateneid gebrochen hat und der eigentlich Verrat begangen hat. Insofern war die Operation Greenup auch in Oberbeerfuß dann eher ein Thema, das tabuisiert worden ist und über das in der Öffentlichkeit nicht offen gesprochen worden ist. Die, die da beteiligt gewesen sind, die sind hinten noch sicher stolz, dass sie das gemacht haben, weil ja in Innsbruck sicher viele Menschenleben dadurch gerettet worden sind. Alois Abendtunk, Enkel eines prominenten Helfers der Operation Greenup-Agenten, fasst die Stimmung in Oberperfus heute so zusammen. Ich würde sagen, dass heute noch die Meinungen genauso geteilt sind, als wir damals. Die Soldaten von früher, die sind halt gegen einen Deserteur und das bringen sie aus dem Hirn nicht mehr außer. Obwohl ich gesagt habe, ich habe eigentlich das Vaterland nicht verteidigt, sondern habe das Vaterland für andere überfallen, gezwungenermaßen natürlich. So sehe ich es. Stolz ist man hier in Oberbeerfuß, aber auch in Tirol nicht auf den Wehrmachtsdeserteur Franz Weber und seine beiden Mitkämpfer Fred Meyer und Hans Wienberg, obwohl sie real hier im Ort untergebracht waren, hier gelebt haben, hier gearbeitet haben und einen nicht unwesentlichen Beitrag bei der Befreiung Tirols geleistet haben. Matthias Breit, Kulturaktivist und Leiter des Gemeindemuseums Absam. Hier mitten in Oberbeerfuß erinnert heute nichts an die Operation Greenup, an die zahlreichen Schauplätze, wo die Unterstützerinnen und Unterstützer für dieses Gelingen der Operation Greenup gearbeitet haben. Und aus der Distanz von mehreren zahlreichen Jahrzehnten ist es natürlich eine ungeheure Lücke, die da klafft. Es wäre längst an der Zeit, dass konkret an die Familien, die diese Operation Greenup unterstützt haben, an den Deserteur Franz Weber und auch an die beiden Flüchtlinge und Juden Fred Meyer und Hans Wienberg hier vor Ort erinnert wird. Matthias Breit und andere Tirolerinnen und Tiroler setzen sich seit Längerem dafür ein, dass die Gemeinde Oberperfus einen Gedenkort für die Widerstandskämpfer einrichtet oder wenigstens eine Gedenktafel anbringt. Bisher allerdings vergebens. Am Desinteresse der Gemeinde hat auch das vielbeachtete Buch über die Operation Greenup nichts geändert, das der Historiker Peter Pirker vor einiger Zeit vorgelegt hat. Es war auch rund um die Entstehung des ersten Buches über die Operation Greenup im deutschsprachigen Raum hier im Ort nicht möglich, dieses Buch zu präsentieren. Und auch in Innsbruck, das ja das eigentliche Zentrum dieser Operation Greenup gewesen ist, als Bahnknotenpunkt neben Kemmerton als Rüstungsstandort wird man keinerlei öffentliche Erinnerung an diese erfolgreiche Operation Greenup finden. Immerhin hat das Land Tirol Fred Meyer, spät aber doch, in Anerkennung seiner Verdienste im Jahr 2010 eine hohe Auszeichnung verliehen. Von der Armee bekam ich einen Brief, der mir dankte für die Arbeit, die ich geleistet hatte, und bekam auch Medaille dafür. Und auch von Tirol bekam ich den goldenen Adler von Tirol. Fred Meyer starb im April 2016 in Charlestown, West Virginia, wo er zuletzt gelebt hatte, im Alter von 94 Jahren. Noch 3 Wochen vor seinem Tod hat der einstige Kommandant der Operation Greenup zusammen mit seiner Lebensgefährtin in seiner Heimatstadt in West Virginia Essen auf Rädern ausgefahren. Freddie Meyers Begründung für sein ehrenamtliches Engagement: Ich helfe damit älteren Menschen. Hans Weinberg, der Funker des Agententrios, ist im Mai 2011 in den Niederlanden gestorben. Franz Weber, der Oberperfer, bereits im November 2001. Mit der Heroisierung von Einzelpersonen sollte man auch im Kontext des Widerstandes vorsichtig sein. Was aber klar ist und was an der Person von Franz Weber beeindruckend ist, ist der Meinungs- und Gesinnungswandel, den er während des Nationalsozialismus durchgemacht hat. Und auch wenn sich viele sozusagen in der Endphase des Nationalsozialismus vom Regime abgewandt haben, so blieben Daten des Widerstandes doch die Ausnahme. Und diese Entscheidung, auch Daten zu setzen, ist sicher etwas, was eine Vorbildwirkung sein kann. War das Verhalten meines Vaters vorbildlich, kann man sich natürlich die Frage stellen. Bernhard Weber, Sohn des Widerstandskämpfers Franz Weber, hält einige Charakterzüge seines Vaters für vorbildhaft. Mut, sich seine eigene Meinung zu bilden, diese auch zu vertreten und dafür zu kämpfen. Also manchmal gegen den Strom zu schwimmen und sich nicht von Propaganda beeinflussen, also indoktrieren zu lassen. Operation Greenup. Anatomie einer Geheimdienstaktion. Von Günter Keindelsdorfer. Gesprochen haben Josef Lorenz und Karl Menrath. Tontechnik Elmar Peinelt. Musik Otto Lechner und Friends. Redaktion Elisabeth Stratka. Eine Produktion des ORF 2020. Bibliothek. Peter Pirkers Buch über die Operation Greenup ist unter dem Titel Codename Brooklyn – Jüdische Agenten im Feindesland im Tirolia Verlag erschienen. Am Sulztal ferner in den Stubaier Alpen haben Alpinisten Ende August Überreste von Gurten und Fallschirmseilen gefunden, die 80 Jahre lang im Eis eingeschlossen waren und den Agenten der Operation Greenup zugerechnet werden. Nach ausgiebiger Untersuchung und Konservierung werden die Gegenstände aktuell in den Ötztaler Museen ausgestellt. Das Museum in Absam bietet Führungen in Oberperfus und Innsbruck auf den Spuren der Operation Greenup an. Zu hören ist das Feature auch unter sound.orf.at.